ganz unverhofft kommt oft. Ich sitze in der Bahn, da kommt er plötzlich an und setzt sich neben mich. Da strömt auch schon ein Schwall von Worten auf mich ein, ja. Warum ich, wie kann das sein? Es interessiert mich nicht, wo du und dein kleiner Freund schon warst. Es interessiert mich nicht, wen du schon getroffen hast und wie toll der ist. Ich möchte einfach bloß, dass du dich hier verpisst. Ganz schockiert schaut er mich an, wie kann ich ihn nicht mögen? Er ist schließlich ein Mann, drum legt er seine Hand auf mein Knie und taucht ganz leise. Ich bitte Sie, überdenken Sie Ihre Lage. Es wird nicht aller Tage so sein, dass man um Ihre Hand anhält. Nehmen Sie das, was Sie kriegen. Es muss nicht in der Ferne liegen. Man bekommt nicht immer das, was man bestellt. Du down, du die down, du die down, du die da down, du down, du die down, du die down, du die da down. Jetzt wird er immer dreister und sagt schon du, pass auf, was du sagst, sonst hast du meinen Schuh ganz in der Nähe von deinem Reißverschluss. Ist dir nicht klar, dass das wehtun muss? Völlig unbeeindruckt macht er weiter. Ich glaube, ich muss kotzen. Er ist ziemlich heiter. Ich merke, er steigt in mir hoch. Und da kommt es auch gerade, als er haucht. Wir sind füreinander geschaffen, das sehe ich sofort. Komm, wir fahren an einen stillen Ort, dort werd ich dich dann glücklich machen. Du wirst sehen, es wird einfach wunderschön. Du daum, du die daum, du die daum, du die da daum, du daum, du die daum. Du die da down. Ein verwirrter Blick trifft meine Augen. Ich weiß, ich werd als Dame nie was taugen. Doch wieder ganz gefasst sagte er, ich hatte recht. Denn gleich als ich dich sah, dachte ich, der ist wohl schlecht. Ja, wir Menschenkenner sehen das sofort. Und er sagte mir auf ein Wort, das braucht dir überhaupt nicht peinlich sein. Ich bin manchmal auch so ein Schwein. Gut zu wissen, danke schön. Da kann ich ja jetzt beruhigt schlafen gehen. Mit diesen letzten Worten entließ er mich aus seinen Klauen. In dem festen Glauben, ihn lieben alle Frauen. Du daum, du die daum, du die daum, du die da daum. Du daum, du die daum, du die daum, du die da daum. Du daum.